Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. So Leute, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio am Freitag. In der Nacht von Freitag auf Samstag, traditionell eine freie Themennacht. Also wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, egal über was, dann meldet euch bei mir unter 0800 220 5050 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Der erste Anrufer, die erste Anruferin heute Nacht heißt Tina und Tina ist 19 Jahre alt. Hallo Tina. Hallo Domian. Ja, schön, dass du da bist. Und was geht's bei dir? Es geht bei mir darum, dass mein Freund transsexuell ist. Mhm. Und er von vornherein eigentlich gemeint hat, ja, er möchte keine Beziehung. Aber im Laufe der Zeit haben wir uns dann doch ineinander verliebt. Wie alt ist denn dein Freund? 23. Ja. Wie lange seid ihr schon zusammen? 3 Monate. Ach so. Ganz, ganz frisch. Ja. Ich habe gerade einen Satz akustisch nicht verstanden. Wusstest du das von Anfang an, dass er transsexuell ist? Nein. Nein. Wann hat das dir gesagt? Noch gar nicht so lange her, ich glaube so vor 4 Monaten. Also aber bevor ihr dann in die Beziehung reingegangen seid, schon? Ja. Ja. Und also er hat von vornherein immer gemeint, ja, er hätte was, aber er könnte nicht sagen, was. Mhm. Und er hat gemeint, ja, ich habe da schon gemerkt, dass da irgendwas ist, aber ich konnte halt nicht sagen, was es ist. Also ja. Gerätselt ohne Ende, aber... Als er dir dann gesagt hat, du bist 19 Jahre alt, hier, ich bin transsexuell, wie hast du denn das empfunden? Wie hast du da reagiert drauf? Er hat mir nicht gesagt, er konnte es mir nicht sagen. Er hat es immer wochenlang rausgeschoben. Und da habe ich gemeint, du, jetzt sagst mir endlich, ich mag es nicht mehr so in der Luft schweben. Mhm. Und hat es mir dann auf den Zettel geschrieben. Ach so. Und hat dann gemeint, ja, wenn ich weg bin, lese das mal. Und hat sich umgehauen? Ja. Hast du überhaupt richtig kapiert und realisiert, was das bedeutet, transsexuell? Nein. Nee. Also ich habe gedacht, er will mich verarschen, das ist einfach nur ein Scherz. Das ja, mit diesen ganzen Begrifflichkeiten kommt man ja auch oftmals durcheinander. Frage, steht jetzt auf Frauenkleider? Ist er schwul? Oder wie lange hat es gedauert, bis dir richtig klar war, was da los ist mit deinem Freund? Hat er es dir denn erklärt? Es hat sehr lange gedauert. Also es hat bis vor einem Monat gedauert, bis er mit der Sprache rausrückte. Mhm. Ich habe mich versucht, im Internet schlau zu machen, ja, mit einer Seelsorgerin zu sprechen, die in der Familie ist. Ja, aber ich durfte halt auch mit keinem reden, weil ich bin die erste Person, die es weiß, außer seinen Therapeuten. Mhm. Also er ist schon in einer Therapie? Ja. Mhm. Also transsexuell heißt, sagen wir es nochmal, erklären wir es nochmal, das ist ein Mensch, der das Gefühl hat, im falschen Körper zu leben. Genau. Ne, der lebt in einem männlichen Körper, aber fühlt sich eigentlich als Frau. Genau. Mhm. Und er ist hundertprozentig davon überzeugt, dass das so ist bei sich? Ja. Mhm. Mit dem Fernziel, dass er irgendwann sich operieren lassen möchte? Er sagt, dass es nicht ausschließt. Mhm. Wie ist eure Sexualität miteinander? Also wir haben keinen Sex miteinander. Bitte? Wir haben keinen Sex miteinander. Noch nie gehabt? Nein. Mhm. Weil ich nehme die Pille nicht und er hat halt gemeint, mit Kondom geht halt nicht. Warum nicht? Weil er sich davor ekelt und dann die ganze Erotik weg ist. Aha. Wo wir uns dann halt so streicheln und ja. Also so Petting-mäßig? Ja. Also das führt aber schon dazu, dass ihr beide zum Orgasmus euch bringt? Ja. Ja. Mhm. Das schon. Wie ist das für ihn, mit dir zu schlafen? Für ihn, der in einem männlichen Körper ist? Hat er das dir erzählt? Nein. Wenn ich ihn auch frage, macht er dann meistens so, können wir nicht das Thema wechseln. Also es ist ihm sehr unangenehm. Mhm. Hast du das Gefühl, in der erotischen sexuellen Situation, dass ihm das Spaß macht? Manchmal ja. Es ist immer unterschiedlich. Also manchmal habe ich das Gefühl, er macht es halt, um mir einen Gefallen zu tun. Mhm. Und manchmal denke ich, ja, er macht es, weil es ihm auch Spaß macht. Mhm. Also ja, also manchmal wird er auch dadurch erregt und es gefällt ihm dann auch. Aber manchmal wird er auch nicht erregt? Nein. Mhm. Mhm. Das ist dann immer so wie ein Drahtseilakt. Mhm. Ich habe gehört von transsexuellen Menschen, die sich bei mir hier gemeldet haben, dass, also bei Männern beispielsweise, dass sie eine sehr ablehnende Haltung ihrem Geschlechtsteil gegenüber haben. Ja. dass sie das irgendwie gar nicht mögen und gar nicht anfassen wollen und so weiter. Ja, so ist es auch. Mhm. Also nur das Allernötigste. Mhm. Küsst ihr euch? Seid ihr zärtlich miteinander? Ja. Das schon? Mhm. Ja. Was ist das für dich für ein Gefühl? Eigentlich bin ich da ja mit einer Frau zusammen. Das ist ganz schwierig. Also dadurch, dass er jetzt auch bald Hormone nimmt, weiß ich, dass er keine Kinder mehr kriegen kann. Mhm. Und wo ich eigentlich denke, naja, das ist halt schwierig, weil das war mein größter Wunsch, Kinder zu kriegen. Und das soll jetzt auf einmal nicht mehr sein. Mhm. Also es ist schon schwierig, damit umzugehen. Mhm. Das heißt, er nimmt Hormone. Das bedeutet, dass die Therapie und die Betreuung schon so fortgeschritten ist, dass sein Körper sich dann auch verändern wird. Das wird sich ändern, ja. Also er ist noch dabei, die ganzen Formulare und was man da alles braucht zu beantragen und in Kliniken und solche Sachen. Ja. Liebst du ihn? Ja. Willst du bei ihm bleiben? Ja. Das heißt, du nimmst in Kauf, dass du bald, auch wenn er noch nicht operiert ist, aber du bist dann bei der Verwandlung dabei, wenn er sich zu einer Frau mutiert. Ja. Wenn er Brüste bekommt. Ja. Wenn er sich vielleicht auch wie eine Frau anzieht. Er hat gemeint, so in Frauensachen sehe ich ihn nicht Sinn. Er trägt so gerne Hip-Hopper-Sachen, weil das eigentlich ziemlich geschlechtsneutral ist. Mhm. Gut, aber der Körper wird sich verändern. Der Körper wird zu einem, allmählich, auch wenn, wie gesagt, wenn er noch nicht operiert ist durch die Hormonbehandlung, wird es zu einem weiblicheren Körper. Ja. Das macht ja nichts aus. Es ist schwierig, wo ich mir denke, schaffe ich das? Kriege ich das mit meiner Liebe hin? Wie wird mein Umfeld, die mich bis jetzt kannten, darauf reagieren? Mhm. Das sind alles so Fragen, die in mir kreisen und die mich oft nachts wach im Bett liegen lassen. Glaube ich, ja. Auch die ganz, ganz profane Frage, erregt mich das dann noch? Also die du dir wahrscheinlich auch stellst, die Frage. Ja. Oder ich gehe mir davon aus, dass du heterosexuell bist? Ja. Ja. Mhm. So, und jetzt spinnen wir mal noch weiter. Das geht nicht von heute auf morgen, aber vielleicht wird es irgendwann so sein, dass er eine Operation machen lässt. Ja. Was ist dann? Das weiß ich nicht. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Ist vielleicht alles im Moment auch noch zu früh überlegt. Ihr seid immerhin erst 3 Monate zusammen. Ja. Ne? Also wir reden ja nicht von einer dicken, langen Beziehung jetzt, sondern von einer ganz frischen. Und wenn du ihn jetzt so liebst, wie er ist, ist wahrscheinlich das Klügste, einfach zu sagen, okay, ich lasse mich darauf ein und beobachte mich auch, wie weit ich gehen kann und wie weit ich das mittragen kann. Ja. Also ich habe auch damals, als wir noch nicht zusammen waren, habe ich immer gesagt, ich bin immer für dich da. Ich stehe das durch, was immer das auch ist. Mhm. Und wir hatten auch jetzt öfters mal einen Streit gehabt, wo ich dann gesagt habe, Beziehung kann ich nicht mehr. Ich sage, ich bin aber weiterhin als Freundin da. Mhm. Und dann hat er mich dann doch wieder um den Finger gewickelt irgendwie. Mhm. Mhm. Das ist bei Transsexuellen ja immer kompliziert, sich da reinzudenken. Das heißt, er ist von der Veranlagung her eine lesbische Frau. Ja. Ne, so muss man das dann das denken. Er ist jetzt im Körper eines Mannes, er ist aber mit dir zusammen, er liebt dich, sagt er das? Ja. Und also er sagt auch, dass er eine Zukunft sich mit mir vorstellen kann. Das heißt, er würde gerne als Frau mit dir zusammen sein. Ja. Ja, das heißt, dass er dann ja eine lesbische Veranlagung hat. Gut, aber das ist jetzt Schnee von übermorgen, ne? Da müssen wir noch gar nicht drüber sprechen. Ja. Ich weiß gar nicht, ich weiß, dass es Selbsthilfegruppen gibt für transsexuelle Menschen oder mit einer transsexuellen Identität. Mhm. Ich weiß aber nicht, ob es Selbsthilfegruppen gibt von Angehörigen oder von Partnern dieser Leute. Das weiß ich nicht. Wenn du möchtest, kann meine Psychologin sich mal eben schlau machen, mit dir auch noch ein paar Worte sprechen und vielleicht können wir dir da was vermitteln und du könntest dann mit anderen mal Kontakt aufnehmen. Oh ja, das wäre super. Ja? Ja. Versuchen wir das mal. Dann legst du bitte auf und die Magdalena ruft dich an und dann gucken wir weiter. Ja, ich bedanke mich. Alles Gute, alles Liebe. Danke. Tschüss. Dankeschön, tschüss. So, meine Lieben, an dieser Stelle Hinweis auf morgen. Morgen ist Promi-Tag, also jetzt quasi heute Samstag. Samstag um 23.45 Uhr ist mein prominenter Gast, die Schauspielerin und Fernsehstar, der Fernsehstar Sophie Schütt. Sophie Schütt ist bei mir um 23.45 Uhr heute am Samstag im WDR Fernsehen. Und Sophie Schütt stellt sich euren Fragen und meinen Fragen. Und wenn ihr gerne mit der Sophie Schütt sprechen wollt, über ihren Beruf, über ihr Privatleben, über das Fernsehen als über das Thema als Fernsehstar, dann könnt ihr morgen anrufen, eine Stunde vor der Sendung, während der Sendung, oder heute schon mailen unter domian@wdr.de. Sophie Schütt, mein Gast, heute Abend im WDR Fernsehen, Samstagabend um 23.45 Uhr. Die schöne Sophie Schütt. Hier ist Markus. Markus ist 26 Jahre alt. Hallo Markus. Hallo Domian. Ich wollte sagen, also ich finde deine Sendung echt klasse. Dankeschön. Und ich gucke die abends immer und mein Thema ist also eine Zwangsstörung. Ich leide seit 16 Jahren unter einer Zwangsstörung. Ja, seit 16 Jahren. Das heißt, mit 10 Jahren hat das angefangen. Richtig, Anfang der Pubertät. Was ist das? Das fing erst ganz harmlos an, meinetwegen in der Klassenarbeit, dass ich, wenn ich meinetwegen Rechenaufgaben gemacht habe, dass ich die immer durchgerechnet habe, zigmal, und hatte dann zwar auch zwei richtig, aber weil ich so lange an den Aufgaben gesessen habe, war halt dann das so schlimm, dass die anderen schon fertig waren und ich dann trotzdem eine 5 bekam. Ach so. Obwohl du es gekonnt hast? Obwohl ich es gekonnt habe. Ja. Also es waren dann halt die Gedankenzwänge. Also der Gedankenzwang, ich muss es nochmal rechnen und nochmal rechnen und nochmal rechnen. Richtig, richtig. Mhm. Und das sind ja nicht nur die Gedanken, sondern auch Waschzwänge, dass ich mir zigmal am Tag die Hände wasche. Wie oft? Es kommt immer auf die Situation an. Also letztens ist mir etwas passiert, da habe ich jemandem die Hand gegeben und dann wollte ich mich mit denen an den Tisch setzen und so und das Essen im Restaurant und das hat mich so nervös gemacht. Ich habe geschwitzt und Unruhe gehabt. Mhm. Ich bin erstmal, hab gesagt, ich muss jetzt erstmal auf Toilette gehen und habe mir dann erstmal die Hände gewaschen. Ja. Weil durch den Handdruck du das Gefühl hattest, da sind irgendwelche Bakterien oder Viren von dem Typ. Richtig. Und da kann ich jetzt nicht essen. Dass ich dann irgendwie eine Krankheit kriege oder so, obwohl die Hände sauber waren. Mhm. Das sind alles solche Sachen, die sind total Nonsens und Blödsinn. Das weiß ich selber, aber ich komme da einfach nicht gegen an. Sag noch ein paar andere Beispiele. Also Waschzwang, das heißt, du wäschst dir sehr oft die Hände. Richtig. Was noch? Und dann meinetwegen auch, wenn ich die Wohnung verlasse oder dann gucke ich nach, ob der Herd aus ist, zigmal, dann gehe ich, gucke nach, überzeug mich auch, sehe, alles ist auf Null, aber ich drehe mich gerade um und dann habe ich so das Gefühl, ich bin mir total unsicher. Vielleicht ist es doch nicht auf Null, ja genau. Und das mache ich dann nicht einmal oder zweimal, bis zu 30, 40 Mal. Ich bin da wirklich eine halbe Stunde dran zugange und das ist manchmal so bekloppt, obwohl ich weiß, dass es Das muss man sich mal vorstellen, wenn du sagst 30 bis 40 Mal, wenn du aus dem Haus gehen willst und 30 bis 40 Mal immer wieder zurückläufst und guckst, ob der Herd auch wirklich aus ist, ne, das muss man sich mal so als jemand, der nicht betroffen ist, mal vor Augen halten. Ist das bei der Tür genauso, dass du, wenn du ein paar Meter gegangen bist, überlegst, habe ich die Tür auch abgeschlossen, habe ich die Tür auch zugezogen? Ja, vor allen Dingen, wenn ich dann die Tür zugezogen habe, ich schließe sie zweimal immer ab, und dann tue ich den Schlüssel nochmal rein, um zu gucken, ob es auch richtig zu ist. Mhm. Und dann fasse ich die Tür immer noch 4-5 Mal an, um zu gucken, ob sie auch wirklich zu ist. Und dass das die Leute sehen das und die denken, ich weiß nicht, ob ich bekloppt bin oder so, ich weiß es nicht, das ist einfach grauenhaft. Diese gedanklichen Zwänge, die du gerade beschrieben hast aus der Schule, gibt es die heute auch immer noch? Ja, total, sind total gravierend im Moment. Noch. Worauf beziehen die sich? Jetzt im Moment so auf Gespräche, also es wechselt auch immer. Einmal ist es Gespräche, dann kommt es auch, das hat mit der Tagesverfassung auch was zu tun. Wenn ich sowieso nicht gut drauf bin, dann ist das noch stärker. Erklär mir das mal mit Gesprächen, was heißt das? Also wenn ich mich mit jemandem unterhalte, so wie mit dir jetzt. Ja, und was für ein Zwang? Ich denke auch drüber nach, was habe ich gesagt und so, und halt genau das ganze Gespräch rekapituliere ich nochmal. Das heißt also, es kann passieren, im schlimmsten Falle, wir unterhalten uns jetzt gut und es ist ja gut gemeint von beiden Seiten, aber du liegst vielleicht jetzt nachher eine Stunde wach im Bett und spielst dieses ganze Gespräch nochmal durch und nochmal durch und nochmal durch. Richtig, richtig. Ich durchdenke das nochmal, was habe ich gesagt, was hat mein Gesprächspartner gesagt, habe ich auch alles gesagt, was ich sagen wollte, habe ich keinen beleidigt oder gekränkt. Habe ich richtig reagiert? Richtig. Sowas. Also es ist so eine Zweifelskrankheit. Zweifel an sich selber. Und 26 bist du. Was machst du vom Beruf? Ich arbeite in Altenheim als Krankenpfleger. Beeinträchtigt dich das auch in deinem Alltag, in deinem Beruf? Ja, auch sehr. Also das ist teilweise, es wissen nur gute Freunde von mir. Und meine Freundin weiß das auch. Nur die kann ich halt auch nicht so belasten, weil die eine Essstörung hat. Und Ich könnte mir vorstellen, wenn du gerade im Altenheim arbeitest, im Pflegebereich, da muss man 1000 Sachen organisieren und machen. Das, ist es da auch so, dass du dann 10-mal nochmal in den Raum gehst und sagst, habe ich das jetzt abgeschlossen, habe ich das sauber gemacht oder habe ich der Patientin oder dem alten Menschen das auch nur gebracht? Ist es da in dem Bereich auch so? Ja, das ist dann auch schon, dass ich dann sehr, sehr stark nachgucken muss. Aber ich mache es dann so, ich habe da meine Taktiken entwickelt, dass die meine Mitarbeiter das halt nicht so sehen. Mhm. Also ich habe dann irgendwie noch einen Vorwand, dass ich da nochmal hin muss. Verstehe. Sag, ich habe was vergessen. Also ich habe da schon meine Taktiken ausgewählt. Also es ist nur ein kleiner Kreis eingeweiht über diese Erkrankung. Ich nenne es mal Erkrankung. Es ist auch eine Erkrankung. Es ist eine Erkrankung. So, ja. Gutes Stichwort. Du arbeitest selbst im weitesten Sinne in diesem medizinischen Bereich. Ja. Du hast mit einem Arzt darüber schon gesprochen. Mhm. Bist du auch in einer Therapie? Also ich war in der Donier-Klinik in Münster damals, vor 3 Monaten. Und ja. es ist, sag ich mal, wo ich da hingegangen bin, war es noch schlimmer. Ich habe jetzt versucht, dort und auch mit dass man halt eine 1-zu-1-Behandlung hat, dort Sachen zu lernen. Ich versuche sie jeden Tag umzusetzen, nur ist es unheimlich schwierig. Darf ich mal kurz fragen, was ist 1-zu-1-Behandlung? Das ist so, dass der Psychologe für einen Tag, also das ist so eine, das gibt 4 Wochen. Die erste Woche ist halt die Biografie, also die Schulbildung, wie alles entstanden ist und so, wo man das vermutet. Mhm. Ende der ersten Woche ist dann die Therapieplanung und da macht man halt Flooding-Übungen und Expositionsübungen. Das ist, glaube ich, jetzt sehr, sehr detailliert. Lassen wir vielleicht mal sein, aber so grob habe ich es schon verstanden, was du erklärt hast. Man macht das meinetwegen so, wenn man einen Waschzwang hat und man muss sich die Hände ständig waschen, dann geht man mit dem Psychologen raus und geht zur Bahnhofstoilette und ich muss einmal über die Klobrille fassen und versuche 3 Stunden mir nicht die Hände zu waschen. Das ist aber krass, ne? Ist das Extremste, was es gibt. Man, ja. man weiß nicht mehr, was man machen soll. Aber irgendwann merkt man, weil es steht ein gewisser Druck, dass der nachlässt. Und wenn der nachlässt, dann macht man dieses Gefühl, es geht auch ohne Zwangshandlung. Mhm. Das muss man halt immer und immer wieder machen. Ich habe mal einen Psychologen kennengelernt von der Dornier-Stiftung in Münster. Der erzählte mir von einem Fall von einer Frau, die eine absolute Spinnenphobie hatte. Ja. Und ein Teil der Therapie war dann, dass diese Frau ihre nackte Hand in ein Terrarium mit, weiß ich nicht, 10, 20 Spinnen legen musste. Und sie musste es aushalten, über einen bestimmten Zeitraum diese Hand, also keine giftigen Spinnen, ne, die Hand in dem Terrarium zu lassen. Ja. Also, dass sie richtig konfrontiert wird mit dem, was sie so, woran sie so leidet. Hat es denn ein bisschen was genutzt, wenigstens? Du hast gerade so eine Andeutung gemacht. In bestimmten Sachen hat es was genutzt. Zum Beispiel auch in gewissen Situationen kann ich diese Gedankenstopps anwenden, die ich gelernt habe. Ich habe mich mit dem Psychologen unterhalten und da habe ich wieder Zwangsgedanken gehabt. Und dann hat er auf einmal ein Buch auf den Tisch geknallt. Ne? Mhm. Und dann auf einmal war ich vollkommen abgelenkt, weil ich so erschrocken war. Ne? Mhm. Da wusste ich gar nicht mehr, was ich jetzt gerade gedacht habe. Hast du jetzt in diesem Moment, während wir beide uns unterhalten, auch irgendwelche Zwangsgedanken? Im Moment nicht. Bin ich jetzt ziemlich aufgeregt. Ja, verstehe. Mhm. Ja, nee, und dann halt, wo ich dann das gehört habe, dass das Buch einfach auf den Tisch geknallt wurde, da war ich dann sowas vom Perplex auf einmal. Ich war gar nicht auf diese Situation vorbereitet. Mhm. Und dann hat er mir gesagt, das ist der erste Schritt. Mhm. Und dann hatte ich halt so große Stoppschilder gemalt und ich soll die immer angucken, wenn ein Gedanke da ist und dann halt was Schönes denken. Ja. Und das funktioniert einigermaßen, aber es auch nicht immer. Also es ist aber das sind doch schon ganz gute erste Schritte in die richtige Richtung gewesen sicherlich, ne? Vielleicht war der Aufenthalt zu kurz dort. Ja, das ist das Problem gewesen. Das hat die Krankenkasse nicht ganz übernommen, weil das halt eine Privatklinik ist. Ich verstehe, ja. Mhm. Würdest du gerne auf dieser therapeutischen Ebene weiter nochmal was machen? Oder wärst du auch bereit, mit einer anderen psychologischen Richtung dich zu beschäftigen? Also ich habe jetzt schon mal versucht, über die Krankenkasse Adressen rauszukriegen von Psychologen, die halt so eine Praxis in meiner Nähe haben, dann ambulant das machen, dass man meinetwegen 4-5 Stunden die Woche und dann halt auch diese Sachen fortsetzt. Ja. Dass die dann halt von der Klinik Unterlagen anfordert, was wir gemacht haben. Genau. Dann, also, dass man das irgendwie weitermacht. Würde ich dir gerne auch noch ein bisschen behilflich sein. Wir sind ja hier gut ausgestattet mit allen möglichen Informationen. Du kannst ja gleich ein Gespräch noch mit meiner Psychologin führen. Ja, Und dann kann sie dir das dann noch sagen. Ich finde aber auch auf jeden Fall, dass du weitermachen musst. Denn wenn du mit 26, und du das so lange schon hast, ist das so eingebrannt, dieses Verhalten. Ja. Und es wird immer schlimmer werden. Und je länger du wartest, desto größer wird die Hürde für dich, da alleine rauszukommen. Insofern hast du da schon einen guten ersten Schritt unternommen und eigentlich kann man nur sagen, weiter so, finde ich. Wenn ich es nämlich auf sich beruhen lasse, weil man wird ja auch traurig, wenn man immer sieht, oh Gott, dieses Verhalten, ich will es gar nicht, man sagt ja nicht umsonst. Das ist so ähnlich wie bei dem Kommissar Monk. Das ist ein Segen und ein Fluch zugleich. Ja, ja. Weil einige Dinge, meinetwegen, kann ich mir total gut merken deswegen. Mhm. Und wiederum ist es eine Qual, bis zum geht nicht mehr. Und ich will da unbedingt raus und ich werde auch weiter kämpfen, aber es ist wirklich so schwierig. Finde ich gut, möchte ich wirklich auch ermutigen. Und ich finde, das sind alles Schritte, dass du schon in Münster warst, dass du jetzt hier anrufst, dass du dich schon bemüht hast um ambulante Stellen. Ist alles nur, alles gut, ist alles Kampf, ist alles schwierig. Ich versuche auch viel unter Leute zu gehen, denen ich dann halt am Wochenende viel, wo Menschen sind, bei Feiern oder so hingehe, dass ich dann halt, das hat der Psychologe auch gesagt, Kontakte knüpfen. Ja. So, weil sonst geht man einsam, man zieht sich zurück und das ganze soziale Umfeld geht dann also, einsam zurück. Ich bin ganz guter Dinge und hoffnungsvoll, dass du es schaffen wirst, wenn es auch schwer ist und wenn du auch viel Energie wirst dafür aufbringen müssen. Ja. Lieber Markus, du legst bitte auf, wir rufen dich gleich wieder an, okay? Und deine Sendung ist echt klasse. Ich gratuliere dir und mach weiter so. Das ist total schön. Sehr nett von dir, Markus. Dankeschön. Tschüss. Melanie, 19 Jahre. Hallo, Melanie. Hallo? Ja, Melanie. Hallo. Guten Morgen. Hallo, hier ist Melanie. Ja, hallo, Melanie. Was ist dein Thema? Weswegen rufst du an? Es geht um meine Beziehung. Mhm. Und zwar habe ich eben verschiedene Probleme. Unter anderem, er demütigt mich. Und er ist ziemlich eifersüchtig, er verbietet mir Sachen, solche Dinge, und er droht mir. Wie lange seid ihr jetzt zusammen? Ja, so ungefähr 2 Jahre. 2 Jahre schon? Mhm. Er demütigt dich, er verbietet dir Sachen. Wie demütigt er dich denn? Naja, er sagt eben, dass er zu seiner Ex-Freundin geht und ja, dass er mich schlecht macht und solche Sachen. Er geht zu seiner Ex-Freundin und er sagt, dass er dich wo auch immer schlecht macht. Ja, dass er eben Dinge rum erzählt, die nicht wahr sind, dass ich AIDS habe zum Beispiel. Wie bitte? Ja, und wie ist der denn drauf? Was soll das? Ahnung. Ich weiß auch nicht. Jeder sagt mir eigentlich, meine Freunde, dass es wohl besser wäre, wenn wir auseinandergehen. Aber das fällt mir so schwer. Ja, und meine Familie, er will, dass ich jedem sage, dass er mir wichtiger ist wie meine Familie. Mhm. Und dass ich das meiner Mutter sage. Mhm. Und das ist eben nicht so. Und ich sage dann immer zu ihm, ja, das stimmt und so, weil ich Angst habe. Mhm. Aber natürlich gehe ich nicht zu meiner Mama und sage, mein Freund ist mir wichtiger. Also der Typ, so hört sich das an, will absolute Macht über dich haben. Ne? Ja. Macht ist das, Machtspiel. Ja. Wie alt ist er? Er ist 25. 25, du bist 19. Mhm. Mhm. Schlägt er dich? Ja, also jetzt nicht direkt, dass er so richtig aggressiv ist. Das kommt immer aus der Situation, wenn wir so kleine Streitereien haben. Mhm. Und dann flippt er einfach aus und dann gibt's mal eine oder so. Also jetzt nicht, dass er mich zusammenschlägt oder so. Aber du kriegst schon eine gescheuert, sagen wir ja, so. Ja, schon.